Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, eure Stadt, unser aller Stadt. Ja, ich hatte ja versprochen, heute nochmal einen zu machen, obwohl ich eigentlich gar keine Lust habe. Ich liege schon im Bett und regnet wieder in Strömen, so wie es ausschaut. Habe hier eine Dachgeschosswohnung und so mit Schrägen. Und da kann ich dann rausgucken und da sehe ich halt die Regentropfen, die an mein Fenster klopfen. Ach ja, irgendwie ist alles im Moment. Sorry. Alles im Moment. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. So irgendwie. Weiß ich, komm mal ein bisschen näher ans Mikrofon. Irgendwie bin ich total down. War jetzt wieder eine Woche nicht beim Sport und zu viele Gedanken, die mir durch den Kopf gehen und ja, alles nicht so gut für mein kleines, krankes Löwenherz. Sorry. Holy shit. Ja. Das Leben und die Jahre, die gehen so schnell vorbei. Ich habe jetzt bei Facebook seit 17 Jahren nochmal ein Foto von meiner Ex aus Düsseldorf gesehen, genau, und mit der ich auch ein Kind habe und ich habe die nicht erkannt. Ich habe sie nicht erkannt auf den 3-4 Bildern und ich meine, ich habe mich auch in den 17 Jahren verändert. Hat ja damals diese Krebstumor-OP, wo ich ausgesehen habe wie John Merry, der Elefantenmensch. Und ja, heute ist es. Und dann hat sie sich damals halt von mir getrennt, weil sie den Anblick nicht mehr ertragen konnte. Und ja, und ich sah aber auch aus. Ich hätte in der Geisterbahn anfangen können, wirklich anfangen können. Ich habe schon gar keine Stimme mehr. Aber sie? War ja immer ein Püppchen, ne? Ich stehe generell auf Püppchen, aber sieht immer noch gut aus auf den Fotos, aber es Wahnsinn! Also, ich dachte erst, sie sei schwanger. Aber dann habe ich mir die Bilder nochmal genauer angeguckt und ja, was so einen mit Drogen schon machen kann. Also, habe ich ja schon gesagt, dass sie drogensüchtig war. Und ich glaube nicht, also auf jeden Fall nicht hier oder gerade doch schon. Ich bin ja schon halb im Delirium. Und aber hey. Ja, die Zeit, die verändert einen Menschen und alle um mich herum sterben sie im Moment und auch sehr schwer für mich zu verarbeiten alles und weil die alle fast in meinem Alter waren oder auch Jahre jünger und ja, wie schnell das Leben zu Ende gehen kann und das ist Wahnsinn und deshalb genießt euer Leben. Ich sage immer, und ich habe immer früher gesagt, ob ich jetzt sterbe oder in 20 Jahren, macht keinen großen Unterschied, ne? Weil Tod ist Tod, ne? Aber ich hänge doch an mein Leben und möchte doch noch gerne was erreichen, etwas mehr erreichen und so, bevor ich euch jetzt wieder zugehne, ich bin raus für heute und ja, Gedanken aus dem Bett und euch allen noch einen angenehmen Abend. Ne? In diesem Sinne, Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen. Ciao. Jetzt aber.